heaven our world. Heute geht es weiter in unserer Botschaft, der Himmel unsere Welt. Aujourd'hui on continue avec le message qui est les cieux notre monde. If you are safe, heaven should be your world. Wenn du errettet bist, sollte der Himmel deine Welt sein. Et si tu es sauvé, le royaume des cieux doit être ton monde. And if you are saved, you should rejoice that you belong to heavenly world. Und wenn du errettet bist, solltest du dich freuen, dass du zur himmlischen Welt gehörst. Et si tu es sauvé, tu dois te réjouir que tu appartiens au royaume des cieux. Amen. Let's go to Revelation 12:12. Offenbarung 12:12. Apocalypse 12:12. Praise the Lord. Amen. Things are either of heaven or of the earth. Dinge sind entweder vom Himmel oder von der Erde. Les choses sont soit de Dieu ou de la terre. You choose to be of heaven. It is a decision. It is a choice. Du entscheidest dich vom Himmel zu sein. C'est toi qui choisis d'être de Dieu. Today, our sister here says she wants to become a child of God. Heute hat unsere Schwester hier gesagt, dass sie ein Kind Gottes werden möchte. Aujourd'hui, notre sœur nous a dit qu'elle veut devenir un enfant de Dieu. It means you want to become a heavenly citizen. Das heißt, du möchtest ein himmlischer Bürger werden. Ça veut dire, elle veut devenir une citoyenne céleste. Amen. Amen. You want to become what Jesus, you know, the place Jesus talked about here in Revelation 12:12. He says, therefore rejoice you heavens, and you that dwell in them. Praise the Lord. Du möchtest also das werden, was hier in Offenbarung 12 steht. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Et elle veut devenir la personne où Jésus-Christ dit ici dans le verset 12, c'est pourquoi que je suis vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. We are talking about heaven. What Christ called heaven, and not what religion called heaven. Wir reden über das, was Christus Himmel nennt, nicht das, was Religion Himmel nennt. Et on parle de ce que Jésus-Christ appelle les cieux et pas ce que la religion appelle les cieux. What Christ called heaven is Christ himself. Was Christus Himmel nennt, ist Christus selbst. Ce que Jésus-Christ appelle les cieux est lui-même. He brought heavenly world into this world. Er hat die himmlische Welt in diese Welt gebracht. Il a amené le monde céleste sur la terre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, his return was return of heavenly world. Seine Rückkehr war die Rückkehr in die himmlische Welt. Le retour de Jésus-Christ était le retour du monde céleste. Adam and Eve were created into heavenly world. Adam und Eva wurden in eine himmlische Welt hineingeschaffen. Adam et Eve ont été créés au monde céleste. Until they fell. Bis sie gefallen sind. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés. And they were not living here. Und sie dann hier auf Erden gelebt haben. Et à partir de là, ils vivaient ici sur terre. Revelation 12 again, please. Offenbarung 12. Therefore rejoice you heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. C'est pourquoi rejoignez vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Praise the Lord. Alléluia. He said the devil had but a short time. Hier steht, dass der Teufel nur wenig Zeit hat. Und er kriegt, que le diable a peu de temps. And he does not want to go to hell alone. Und er will nicht allein in die Hölle. Il ne veut pas aller en enfer toute seule. And he want to take as many as possible. Und er will so viele Leute wie möglich mitnehmen in die Hölle. Et il veut amener beaucoup de personnes que possible. It is a pity that a lot are just following him. Und es ist traurig, dass viele ihm nachfolgen in die Hölle. Et c'est pitié que beaucoup de gens lui suivent seulement comme ça. Especially through religion. Besonders durch Religion. Surtout à travers la religion. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Christ's heavenly world is our world. Die himmlische Welt von Christus ist unsere Welt. Le monde du Christ est notre monde. The religious world and the natural world, they talk about heaven. They also talk about heaven. Die religiöse Welt und die natürliche Welt, sie sprechen auch über den Himmel. Le monde naturel et le monde religieux, ils parlent aussi de Dieu. But not what Christ called heaven. Aber nicht über das, was Christus Himmel nennt. Mais pas de ce que Jésus-Christ appelle le ciel. Amen. Amen. Satan is deceiving them. Der Satan betrügt sie. Et le diable est en train de le manipuler. Only Christ's world is heavenly world. Nur die Welt von Christus ist eine himmlische Welt. Seulement le monde du Christ est un monde céleste. Amen. Amen. You know, if we, the natural people, or let me say, you know, there are, I will want to even say, talk about, put it in three groups: the kingdom of heaven, the natural people, and then the religious people. Ich würde sogar sagen, es sind drei Gruppen, also das Königreich des Himmels, die natürliche Welt und die religiöse Welt. Et je pense qu'il y a trois groupes, on peut dire, il y a d'abord les gens du royaume des cieux, les gens naturels et les gens religieux. The natural world, they believe just up there is heaven. Die natürliche Welt glaubt einfach, dass da oben der Himmel ist. Et le monde naturel ou bien les gens naturels, ils pensent que en haut c'est les cieux. Religious world believe that until you die you don't go to heaven. Die religiöse Welt glaubt, dass du erst im Himmel bist, wenn du stirbst. Et les gens religieux pensent que tu es au ciel dès que tu meurs. Christ will say your heaven starts from here. Die Welt von Christus sagt, dass der Himmel von hier schon anfängt für Kinder Gottes. Mais le royaume des cieux, Jésus-Christ dit que les cieux commencent à partir d'ici. Amen. Amen. Christ wants us to know his heavenly world. Christus will, dass wir seine himmlische Welt kennen. Et Jésus-Christ veut qu'on connaisse le monde céleste. He wants us to know where we are from. Er will, dass wir wissen, woher wir kommen. Et il veut qu'on sache d'où on vient. And he wants us to know where we should live. Où wir leben sollten. Et où on doit vivre. You choose to live in heaven. Du entscheidest dich im Himmel zu leben. C'est toi la personne qui choisit de vivre au ciel. Praise the Lord. Hallelujah. You choose to live in heaven. Du entscheidest dich im Himmel zu leben. Das ist eine Entscheidung. C'est une décision de vivre au ciel. It is by knowing Christ. Indem wir Christus kennen. Et tu le fais quand tu connais le Christ. It is by believing Christ. Indem wir Jesus Christus glauben. Quand tu le crois. It is by trusting him. Indem wir ihm vertrauen. Quand tu le fais confiance. It is by seeing him in everything. Indem wir ihn in allem sehen. Et que tu le vois en tout. If the doctor tells you are going to die and Christ say you will live for me. You know, amen. If you really know Christ, you will rejoice. Wenn der Arzt beispielsweise sagt, dass du sterben wirst, or fall into panic. Aber du weißt, dass Jesus Christus sagt, dass du für ihn leben wirst, dann wirst du dir keine Panik machen, du wirst dir keine Angst machen lassen, weil du glaubst, dass nur einer die Wahrheit spricht und das ist Jesus Christus. Et si le médecin te dit que tu vas mourir, mais Jésus-Christ dit que tu vas vivre pour moi, là, tu dois avoir la foi et puis te réjouir tous les jours parce que c'est Jésus-Christ qui dit la vérité. If you are a student and you go to school and you fail, amen. You know, the nature is telling you you fail. But Christ is telling you that you never fail. Oder auch wenn du noch zur Schule gehst und noch studierst und du eine Prüfung verhauen hast, wird die Welt dir sagen, du hast nicht bestanden, du bist ein Verlierer. Aber Christus sagt, du verlierst niemals, du bestehst immer. Et c'est la même chose aussi si par exemple tu es un étudiant et puis tu as échoué dans tes examens, là le monde va te dire que tu as échoué, mais Jésus-Christ dit que tu n'échoues jamais. We are going to choose who and what to believe. Auch da müssen wir entscheiden, wem und was wir glauben. Et tu dois choisir qui et quoi tu vas croire. The natural, which is the flesh, which is your result, or what Christ is saying about you. Das dem natürlichen Ergebnis, das wir vor uns sehen. Oder das, was Jesus Christus über uns sagt. Et tu vas choisir si tu vas croire le monde naturel, donc ce que tu vois, ou bien Jésus-Christ. Choosing Christ, choosing his word, is not earthly. Christus zu wählen, ist, sein Wort zu wählen, ist nicht irdisch. Et que tu choisis la parole de Jésus-Christ, c'est pas terrestre. The truth will take you to another level. Weil die Wahrheit dich auf eine andere Ebene bringt. Parce que la vérité t'amène dans une autre position. A level that confuses Satan. Eine Ebene, die den Satan verwirrt. C'est une position que, où le diable est confus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why the truth. You know, if you are even born again, Satan is not threatening. But for you to know the truth and be rooted in the truth, He knows that he's in problem. Deswegen bedroht es den Teufel auch nicht, wenn wir wiedergeboren sind, sondern das, was ihm ein Problem, das, was ihm Probleme bereitet, ist, wenn wir die Wahrheit kennen und in dieser Wahrheit wandeln. Man doit savoir que le diable n'est pas menacé si tu es né de nouveau, mais il est menacé quand tu comprends et que tu es raciné dans la vérité. Amen. Amen. Look at what Jesus said to those that believe, the believers. Schaut euch an, was Jesus hier zu den Leuten sagt, die schon an ihn geglaubt haben. Johannes 8. Amen. Amen. Believers. Die Gläubigen. Ici dans Jean 8, on va voir ce que Jésus-Christ a dit aux croyants. Amen. Amen. If you are a believer, if you do not know the truth, Satan will win. Wenn du zu den Gläubigen gehörst, aber die Wahrheit nicht kennst, wird der Satan dennoch über dich triumphieren. Si tu fais partie aux croyants, mais tu connais pas la vérité, là le diable a toujours gagné. John 8 from verse 30. Johannes 8 Vers 30. Jean 8 verset 30. As he spake these words, many believe on him. You see that. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Verset 30, von Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. 31. Then said Jesus to those Jews who believe on him, if you continue in my word, that is why it's not just being praying the prayer of born again. It's continuing in Christ. Deswegen geht es nicht darum, einfach nur wiedergeboren zu sein, sondern in Christus weitermachen. Deswegen sagt er hier ganz klar, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr weitermacht in meinem Wort, weitermacht in eurer neuen Identität als Kinder Gottes. Et dans verset 31, Jésus-Christ nous explique que ça suffit pas seulement d'être né de nouveau, mais de continuer en lui, comme il a dit ici, dans verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. You know, it's like the natural words you have to apply in a school or in the studies that you are going to go to uni or whatever, university or whatever. You know, applying there to be a student there is not all. You must go to the lecture. You must be. You must study. You must go there, attend classes, and then you must be taught. Yeah. That's how it is in the kingdom of heaven. Don't be born again just so little. And that's why if you see churches today, it's all about born again. What is going to free you is the truth. Yeah. And without the truth, you are never free. You are Satan will destroy you. Because born again means you are opposite Satan. He knows that you are opposite him. He knows you are preparing to be out. He knows you. Satan knows you. He told that Act of Apostles told that the people. He said, "Jesus, I know. Paul, I know. Who are you?" He knows you. So once you pray the prayer of salvation, you are opposite him. When you are started, amen. It's just a step forward. It's just like somebody that is being born into this natural world. You are going to learn everything: how to suck your mother's breast, how to walk, how to go to kindergarten. You learn everything. That is how it is in the kingdom of heaven. You learn the truth and know the truth, then you are free. Genau. From his lies. Es ist genauso wie als ob du in einer Uni eingeschrieben bist und aber nie die Vorlesung besuchst, ne? Oder als ob du im Fitnessstudio eingeschrieben bist, aber nie zum Fitnessstudio gehst und dich wunderst, weshalb du immer noch kein Sixpack hast. Ja, weil dieser Sixpack, der kommt nicht durch die Einschreibung, sondern durch das ständige Trainieren dort, ne? Indem du eben deine Gedanken sozusagen erneuerst. Und so ist es halt auch im Wort Gottes, dass du kannst nicht einfach sagen, ich bin wiedergeboren, und dann erwarten, dass dann halt kein Gegenwind kommt. Weil dadurch, dass du dich offiziell auf die als Feind des Satans geoutet hast, weil du ja jetzt zu Jesus Christus gehörst, wird es Anfechtungen geben, wird es Angriffe geben, die dich zurückbringen werden. Und nur durch die Wahrheit kannst du standhaft diesen Angriffen entgegenstehen. Sonst wirst du wieder zurück zu deinem Erbrochenen gehen, sonst wirst du wieder zurück zur Welt gehen. Et tout ce que je viens d'expliquer, ça veut dire, par exemple, si tu es inscrit au centre de fitness, par exemple, tu ne peux pas perdre tes poids si tu ne pars pas sur place, si tu ne fais pas du sport. Parce que tu ne peux pas seulement dire que je suis inscrit au centre de fitness, mais tu pars jamais là-bas sur place pour perdre de poids. Et c'est la même chose avec être né de nouveau. Que tu es né de nouveau, ça signifie seulement que tu es au contraire du diable, mais ça signifie pas encore que tu es libre et dans la liberté. Mais dès que tu connais la vérité, c'est là où tu es vraiment libre et c'est là où tu appartiens vraiment à Jésus-Christ. Parce que le diable, il te connaît, il sait si tu es vraiment une personne qui veut continuer avec Jésus-Christ. Et c'est la même chose aussi, ce qu'on a lu dans Actes des Apôtres, où le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus-Christ, mais toi, qui es-tu? Et c'est la même chose aussi avec être né de nouveau, que ça finit pas là-bas, mais ça continue toujours. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are born into this evil world. Wir wurden alle in diese bösartige Welt hineingeboren. Nous tous, nous avons été nés au monde mauvais. And we have learned a lot of evil. Wir haben vieles bösartiges gelernt. Et nous avons appris beaucoup de choses mauvaises. Anything outside Christ is evil. Alles außer no matter Christ, how good Christus it may be. Ist bösartig, egal wie gut es ist. Et tout en dehors du Christ, c'est mauvais, n'importe comment ça semble. He said, if you give your body to be burned, it profits you nothing without Christ. Die Bibel sagt, dass wenn du deinen Körper hergibst, um verbrannt zu werden für einen guten Zweck, nützt es dir nichts, wenn du nicht Jesus Christus hast. Et la Bible nous dit que même si tu donnes ton corps pour être brûlé, donc tu te donnes comme sacrifice et c'est sans Jésus Christ, ça sert à rien. We have been taught a lot of things by our parents, teachers, friends. You know, everywhere. Amen. And we are so rooted in them. Uns wurde vieles beigebracht durch Freunde, Familie, durch Lehrer. Und wir sind so verwurzelt in diesen ganzen Dingen, die wir uns angeeignet haben, seitdem wir hier auf der Welt leben. On a beaucoup appris à travers nos parents, nos amis, nos professeurs. Et nous sommes vraiment racinés dans ces choses-là. And all those things we have been taught of, they are all opposite Christ. Und all diese Dinge, die wir uns angeeignet haben, sind das Gegenteil von Jesus Christus. Et tout ce que nous avons appris, c'est toujours au contraire de Jésus Christ. Once you are born again, you are born into Christ's world. You now learn. You are now a baby. You learn everything. Wenn du wiedergeboren bist, bist du hineingeboren in das Königreich von Christus und dort lernst du alles, wie du läufst, wie du isst, alles lernst du da von Tag 1, wie als wenn du in diese Welt hineingeboren bist. Et si tu es né de nouveau, tu es comme un bébé, tu apprends tout de nouveau, donc tu apprends comment de marcher, comment de parler, donc tout tu apprends complètement. How are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of this world is here on earth, and the kingdom of heaven is here on earth. Das Königreich dieser Welt ist hier auf Erden und das Königreich des Himmels ist auch hier auf Erden. Le royaume de ce monde c'est ici sur terre, mais le royaume de Dieu c'est aussi ici sur terre. It means two worlds on earth. Das heißt, es gibt zwei Welten auf Erden. Ça signifie il y a deux mondes sur la terre. And you choose where you belong to. Und du entscheidest, wohin du gehörst. Et toi, tu choisis à qui tu appartiens. Praise the Lord. Hallelujah. You can only belong to that of heaven through Christ Jesus. Du kannst nur zur himmlischen Welt gehören. There's no other way. Durch Jesus Christus. Er ist der einzige Weg dahin. Seulement à travers de Jésus Christ, tu peux appartenir au monde du Christ. He said, I am the way, the truth, and the life. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. I am the way to heaven. Ich bin der Weg zum Himmel, sagt Moi, Jesus. Je suis le chemin aux cieux. You never come to me and not live in heaven. Ihr könnt nicht zu mir kommen und nicht im Himmel leben. Das geht nicht. Venir vers moi, mais pas aller aux cieux. I am the truth that kick out the lies of Satan. Und Jesus and the lies everywhere today. Ich bin die Wahrheit, die Lügen des Satans verscheuchen. Moi, je suis la vérité qui détruit les mensonges du diable. I am the life. The life that Satan has stolen. I am his back. Und Jesus sagt, you know, ich bin das Leben, das Leben, was der Satan gestohlen hat. Ich habe es zurückgenommen. If you go there and read it. Amen. Et moi, je suis la vie que le diable a volée. Are you getting it? Mm-hmm. Where God said, if you eat this fruit, you will surely die. Mm-hmm. Amen. And Jesus is back to give us that life. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And we are so grateful. Mm-hmm. I am grateful. I'm grateful. You know that song, please. Da, wo Gott sagt, dass wenn ihr von dieser Frucht isst, werdet ihr sterben. Und sie sind gestorben. Aber durch Jesus Christus haben wir wieder das Leben. Und dafür sind wir dankbar. Amen. Et là où Dieu a dit dans Genèse que si tu manges cette fruit, tu vas mourir, Jésus-Christ est maintenant rentré pour nous donner la vie que nous avons perdue. Et c'est ça pourquoi je suis reconnaissante. Back to John 8, please. Let's go. Let's continue and read a little bit there. Amen. Jean 8. Verse 30 again. As he speaks these words, many believe on him. 31. Then Jesus said to those Jews which believe on him, if you continue in my word, Then are you my disciples indeed. 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He was speaking to believers. Zu den Gläubigen gesprochen. Ici, Jésus-Christ a parlé aux croyants. That's why a believer is not enough. Dass du ein Gläubiger bist, reicht nicht. Si tu es un croyant, ça suffit pas. It is not all. Das ist nicht alles. Ce n'est pas tout. Amen. He said, you shall know me. John, if you go to John 14, verse 6. Go to John 14, verse 6. Johannes 14, verse 6. Jean 14, verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? We are going to just add it. Add it to this verse 32. This John 8, 32 plus John 14, verse 6. If you look at it together, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. And we just read that if you know the truth, then you are free. Wir haben gelesen, dass wir He is kennen, the truth. Sind wir frei. Und Jesus sagt hier in Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ici, on peut lire dans verset 6 où Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Are you getting it? No man cometh unto the Father but by me. He only me. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ici, on a dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. And that's why no religion can take you to the true God. They will take you to a God, but the God of this world, which is Satan. Deswegen keine Religion kann dich zu Christus bringen, zum wahrhaftigen Gott bringen. Sie werden dich zu einem anderen Gott führen, zum Satan. C'est ça pourquoi aucune religion peut t'amener vers Jésus-Christ, vers Dieu, parce que ils vont t'amener vers le diable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You chose to live in heaven. Du entscheidest dich im Himmel zu leben. Du hast dich choisi de vivre aux cieux. Amen. He wants us to know where we are from. Er möchte, dass wir wissen, woher wir kommen. Il veut qu'on sache d'où on vient. And where we should live. Wo wir leben sollten. Et où on doit vivre. Amen. Amen. Amen. Amen. You have to know how to live in heaven. Wir müssen wissen, wie wir im Himmel zu leben haben. Et tu dois savoir comment vivre aux cieux. Amen. Once you remember the truth will take you to heaven. Wenn du dich an die Wahrheit erinnerst, wird die Wahrheit dich in den Himmel bringen. Si tu te rappelles à la vérité, c'est la vérité qui va t'amener dans la liberté et aux cieux. Once you know the truth and you are in the truth, you are believing the truth, you are acting on the truth, you are of another world. Wenn du die Wahrheit kennst und nach der Wahrheit handelst, lebst du in einer anderen Welt. Et si tu connais la vérité, tu te rappelles à la vérité, là tu vis au monde différent. Amen. Again, you choose to live in heaven. Du entscheidest dich im Himmel zu leben. Toi, tu choisis de vivre aux cieux. Amen. Even the old, they choose to live in heaven. Selbst die Leute, die im alten Bündnis gelebt haben, sie haben sich auch entschieden, im Himmel zu leben. The old, the period of the Father. Amen. Yeah. Example: Elijah, Elisha. Elijah and Elisha. And all others. They must choose to live in heaven. Das waren Heaven was already here too. Im alten Bündnis, die sich entschieden haben, im Himmel zu leben und nicht auf Erden. Et même les gens de l'Ancien Testament, eux, par exemple, ils ont aussi choisi de vivre aux cieux, comme par exemple Élisée ou bien Élie. For the Holy Spirit to come inside you and live through you, you are not here. You are of heaven. Damit der Heilige Geist in dir lebt und durch dich hindurch lebt, you are not of here, you are das of heaven. Zeigt schon, beweist schon, dass du nicht mehr zu dieser Welt gehörst, sondern zum Himmel gehörst. Et que le Saint-Esprit vit en toi et qu'il te guide, ça montre que tu n'appartiens pas ici, mais tu appartiens au royaume des cieux. Then, you know, the Holy Spirit come and go, but now he leaves. Is forever in us and with us. Ist der Heilige Geist aufgetaucht und wieder verschwunden, aber jetzt lebt er in uns. Et dans l'Ancien Testament, on peut voir comment le Saint-Esprit il venait et puis il partait. Donc c'était pas quelque chose permanent. Mais maintenant le Saint-Esprit il vit en nous pour toujours. If you know how to live in heaven, you will never panic in any situation. Wenn du weißt, wie du im Himmel zu leben hast, dann wird dich keine Situation aus der wird dich keine Situation in Panik versetzen. Et si tu sais que le Saint-Esprit vit en toi et à travers de toi, aucune situation peut te laisser paniquer. You will never be afraid of anything. Du wirst vor nichts Angst haben. Tu auras jamais peur. Amen. Amen. You remember Elisha and the servant. You know Elisha, he understood the heavenly world. He said, "Those that be with us are more than those that be with them." You can see that he was here, but not of here. Wie Elijah und der Knecht, er wusste, dass die bei uns sind, sind größer als die vor uns stehen. Und das konnte er sagen, weil er eben nicht von hier war, sondern zum Himmel gehört hat. Et c'est la même chose, par exemple, avec Élie et les servants. Élie, il savait que les anges qui sont autour d'eux sont plus nombreux que les gens de ce monde. Mais les servants ne savaient pas. So also that of Elijah the Tishbite. If you know the story of Elijah, you know, the 450 prophets, the battle of Baals. Are you getting it? He was able to stand because he could see heaven. He was living in heaven. When he left heaven, he was not here. He ran away from just a woman. I don't know if you understand. Let's go to 1 Kings 18 and see a little bit of it. Und auch in 1. König 18 sehen wir die Geschichte von Elijah, wo er gegen 450 Propheten von Baal angekämpft hat. Und gegen sie triumphiert hat, weil er himmlisch gesinnt war, weil er zum Himmel gehört hat. Aber als er seine Augen weg vom Himmel genommen hat, hatte er auf einmal Angst vor einer einzigen Frau. Et dans un roi, dit-il, on peut voir comment il avait sa concentration vers le ciel, et c'est ça pourquoi il a été capable à être contre 450 personnes. Mais quand il a enlevé sa concentration de Jésus-Christ au milieu de Dieu, c'est là où il avait peur de seulement une personne. Praise the Lord. Hallelujah. We will not have time to read everything here. There is very interesting. Please let it be your homework. Eh? That's 1 Kings chapter, the whole of chapter 18. Yes, Könige 18. Lies es bis als Hausaufgabe. Es ist sehr wichtig und es wird euch helfen. Un roi 18, c'est notre devoir et ça va nous aider. Amen. Amen. If you read here, you will see how people will see you as a problem in their family. You know, the king was seeing Elijah as the problem in the country. Just like in the family, once you choose Christ and you are not different, because your focus is so much on him, they will see you as the one that is the troublemaker. Und hier in dieser Geschichte please sehen wir, wie Elijah, also Elia, zum Problem des Königs wurde, weil der König ihn als das Problem gesehen hat, was in diesem Land herrscht. Und genauso wird auch deine Familie dich als das Problem sehen in der Familie, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest und nicht mehr ihren Wegen und ihrem Rat folgst, sondern Jesus Christus alleine. Et Roi 18 nous montre comment Élie est devenu un problème pour le roi, comme si nous sommes maintenant des problèmes pour notre famille, nos familles, parce que dès que tu choisis le Christ, tu ne vas plus marcher comme le monde, tu ne vas plus être comme le monde, tu ne vas pas aussi voir les conseils que ta famille donne, et c'est ça pourquoi tu vas devenir un problème pour les gens. Let us read from verse 17. Verset 17. And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Ada, he that troubled Israel. You see that? Amen. They will see you as the problem in the family. He's the only one that is the problem here. In 17 steht, bist du da, der Israel ins Unglück bringt. Weil sie werden dich als das Problem sehen. Und auch in der Familie, dass Menschen denken werden, du bist das Problem. Du bist der Einzige, der halt einfach nicht kooperiert. Wenn du kooperieren würdest, dann würde Frieden in der Familie herrschen. Ici, Achab, il dit à Élie, est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Donc, dès que tu choisis Jésus-Christ, les gens vont voir que tu es la personne qui cause de troubles dans la famille ou bien en général. It is better there is war because of Christ than there is peace, evil peace. Es ist besser, dass es Krieg gibt in der Familie wegen Christus als Frieden, als teuflischen Frieden. Vaut mieux qu'il y a la guerre à cause du Christ dans la famille que la paix à cause du diable. Amen. At least one is choosing Christ. Wenigstens entscheidet sich einer für Christus. Et Dieu merci, une personne choisit Jésus-Christ. Two wrong can never make it right. Aber wenn beide falsch liegen, wird es die Sache nicht besser machen. Parce que deux personnes qui ont tort n'ont pas raison. At least one is already a light in that family. Wenigstens ist einer schon ein Licht in dieser Familie. Ça veut dire, il y a une personne qui est déjà la lumière dans la famille. And everyone is going to see that light. Und jeder wird dieses Licht sehen. Et tout le monde va voir cette lumière. And it's going to bring them out of that darkness. Und entweder wird es sie aus dieser Dunkelheit rausbringen oder es wird sie weiterhin blenden und nerven. Et soit ça va délivrer une personne du ténèbre ou bien ça va continuer à déranger. Jesus said, he is the light of the world. Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Jésus dit que je suis la lumière de ce monde. And he says, you and me, we are the light of this world. Und er sagt auch, dass because he live in us. Du und ich das Licht dieser Welt sind, weil er in uns lebt. Il a dit toi et moi nous sommes aussi la lumière de ce monde parce que Jésus-Christ vit en nous. It means without Christ you are darkness. Das heißt, ohne Christus bist du Finsternis. Ça veut dire sans le Christ tu es au ténèbres. Praise the Lord. Amen. And then in verse 18 and he answered. That's Elijah. 18. I have not troubled Israel, but thou and your father's house, in that you have forsaken the commandment of the Lord. And thou hast followed Balaam. Verse 19. Now therefore, send and gather to me, O Israel, unto Mount Carmel, and the prophet of Baal, 450, and the prophet of the groves, 400, which eats at Jezebel's table. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 20. Verse 20. So Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophet together unto Mount Carmel. 21. And Elijah came unto all the people and said, how long are ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answer him not a word. Then said Elijah unto the people, I alone remain a prophet of the Lord. But Baal's prophets are 450 men. If you read it, you can see what you know what happened. Amen. This man was, he was no longer here. Dieser Mann war nicht mehr irdisch gesinnt, sondern er war himmlisch gesinnt. Deswegen war er auch so mutig. Donc, Eline a pas été, il a été célestement sensé. C'est ça pourquoi il a été courageux. And that is why it's so good we learn how to live there. Not visiting, but live. This man only visited there. Lernen, im Himmel zu leben, nicht nur den Himmel zu besuchen. Er hat beispielsweise den Himmel nur besucht. Et c'est ça pourquoi c'est très important d'apprendre de vivre au royaume de Dieu, pas seulement de visiter, parce qu'on peut voir que Élie, il a visité le royaume de Dieu parce que sa situation, bien sûr, sa concentration, ça a changé. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they gathered their own men, their prophets, all of them. And Elijah was just alone there. One with Christ is majority. Sie haben all ihre Männer versammelt, aber Elia there were so many, but only one on the other side. Elia war allein auf der einen Seite, physisch gesehen, aber geistig gesehen ist er in der Mehrheit. Amen. In der Mehrzahl. Donc, dans l'autre côté, il y avait 450 prophètes du roi Achab, mais physiquement, Elie a été toute seule, mais les gens ne savaient pas que Jésus-Christ était autour de lui. Look out from verse 24. Let's go a little of it. Amen. He said, I call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answered by fire. Let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. 25. And Elijah said unto the prophet of Baal, choose you one bullock for yourself, and dress it first, for you are many, and call on the name of your gods, but put no fire under And they took the bullock, which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal, from morning even unto noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. Verse 27. And it came to pass at noon that Elijah mocked them. Praise the Lord. He mocked them. Er hat sich sogar über sie lustig gemacht, hat sie verspottet. Don't be afraid to mock them. Fürchte dich nicht, über sie zu spotten. N'aie pas peur de te moquer des gens. Amen. Because they are serving a dead God. Weil sie einen toten Gott dienen. Parce qu'ils servent un Dieu mort. Amen. Amen. We have a living God. Aber unser Gott ist lebendig. Praise the Lord. Hallelujah. And Elijah mocked them and said, cry aloud, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth. I must be awake. Verse 28. And they cried aloud, and called themselves after their manner, with knives and latchets, till the blood gushed out upon them. Praise the Lord. Alleluia. A dead God can never answer. Ein toter Gott kann nicht antworten. Un Dieu mort peut jamais répondre. Amen. People depend on dead gods today. Aber Leute verlassen sich auf tote Götter. Mais les gens font confiance au Dieu mort. Don't depend on your school results or report. Verlasse dich nicht auf deine Ausbildung und auf deine Ergebnisse, Schulergebnisse, Uni-Ergebnisse, Ausbildungsergebnisse. Et c'est ça pourquoi ne fais pas confiance à tous tes résultats scolaires. Your victory is not coming from things, it's coming from heaven. Weil dein Sieg kommt nicht von Dingen, sondern vom Himmel. Parce que ta victoire, ça vient pas de choses, mais de cieux. Praise the Lord. Hallelujah. You are different. Understand that. Du bist anders, das musst du verstehen. Et tu apprends que tu es différent. Amen. Amen. You know, just like they, we are depending on a dead God, so also. A lot God children are depending on dead things today. Und genauso wie diese Leute sich auf einen toten Gott verlassen haben, verlassen sich Kinder Gottes auf tote Dinge, auf tote Götter. Their job, you are depending on your job. No, your job is Christ, but you don't depend on it. I hope we are able to get there today. Du verlässt dich auf Menschen, du verlässt dich auf deine Arbeit, du verlässt dich auf dein Talent, du verlässt dich auf so viele tote Götter. Und deine Arbeit ist Christus, wenn du sie Christus übergeben hast, aber dennoch sollst du dich nicht auf deine Arbeit verlassen. Et là, ici on peut voir dans verset 25 comment les gens ils ont mis leur confiance au Dieu mort, mais la même chose que les enfants de Dieu sont en train de faire, ils mettent leur confiance sur leur travail, leur famille, leurs amis, mais tu dois comprendre que tu ne fais pas confiance aux choses mortes, mais seulement Jésus-Christ. Même si ton travail, c'est le Christ, mais tu dépends pas au travail. You know, just like when you are married, that, you know, a mate that the Lord has for you is not the body, it's the inside, which is Christ. So also, your uni or whatever, you don't depend on man, you depend on the Christ. I hope you understand it. Genauso ist es so ist es auch in der Ehe, dass die Person, die der Herr für dich hat, die du heiraten sollst, da geht es nicht um das Äußere, sondern das Innere, um den Christus in dieser Person, die du heiratest. Und genauso ist es auch mit deinem Studium, dass nicht dein Studium an sich dich voranbringt, dich weiterbringt, sondern Christus in diesem Studium deine Beförderung ist, dein Weiterkommen ist. Et c'est la même chose aussi avec la personne que Dieu a pour toi. Tu vas marier le Christ dans cette personne et tu ne dépends pas à cette personne. Et c'est la même chose aussi avec tes études. Tu ne dépends pas à tes études. You know, no man ever marry the outside. Everyone, once you are married, you marry the inside and not the outside. Jeder Mensch heiratet nicht das Äußere einer Person, sondern das Innere einer Person. Et chaque personne marie pas l'extérieur, mais l'intérieur de la personne. You know, man, they are so blind. Man is so blind that he sees the outside. Aber der Mensch ist so blind. They don't know that it's not about the inside. They are not married to the outside, but the inside. Dass sie denken, dass sie das Äußere geheiratet haben. Sie haben eigentlich das Innere geheiratet und merken es aber nicht. Et les gens sont tellement aveugles qu'ils pensent qu'ils marient l'extérieur sans savoir qu'ils marient normalement l'intérieur. Let me leave there. Praise the Lord. Alléluia. Amen. And that's why only Christ is your husband. Deswegen ist nur Christus dein Ehemann. Deswegen ist nur Christus deine Ehefrau. The inside is who you are married to. Is either Christ or Satan? Das Innere ist das, womit du verheiratet bist, entweder Christus oder Satan in dieser Person. Et c'est ça pourquoi tu es seulement marié à Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi tu dois savoir que l'intérieur c'est soit Jésus-Christ ou le diable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Who knows a house can go? Ein Haus but the Christ in that house never go. Aber Christus in diesem Haus geht niemals. Une maison peut partir, mais le Christ dans cette maison ne quitte jamais. Amen. Amen. If this house is Christ. If anything happened to this house, the Christ in this house still live. He will go to another house. He will bring another house out. Even more better. And more beautiful. More, are you getting it? And that's why if you look at Job, everything was gone. But everything came back with how many fold? Are you getting it? Because the inside that is Christ, that is the only true God, nothing can happen to it. Nothing can happen to him. Wie beispielsweise in diesem, I understand it. Dieses Haus ist Christus, weil wir es Christus übergeben haben. Aber wenn dieses Haus aus irgendeinem Grund irgendwas zustoßen würde, wäre Christus aber immer noch Christus und er würde uns danach ein anderes Haus geben, was dann auch wiederum Christus ist, weil es um den Christus in diesem Haus geht und nicht um das physische Gebäude, was zerstört werden kann oder was verschwinden kann oder vergänglich ist, sondern es geht um Christus in dieser Person, es geht auch um Christus in den Dingen, die Christus uns gegeben hat. Par exemple, cette maison ou cet immeuble, c'est Jésus-Christ lui-même parce que cette maison est remplie de Jésus-Christ. Mais si, par exemple, on perd de cette maison, ça ne signifie pas qu'on a perdu Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, il reste pour toujours. Et puis si on perd quelque chose qui est en Christ, il nous donne cette chose encore, il nous donne cette chose comme par exemple dans Job, on peut voir qu'il a tout perdu, il a perdu sa famille, sa maison, mais après, Dieu l'a donné encore tout, même double fois. The natural man can only see the outside. Der natürliche Mensch kann nur das Äußere sehen. Mais l'homme naturel voit seulement l'extérieur. He cannot see the true victory. Sie können den wahrhaftigen Sieg nicht sehen. L'homme ne peut pas voir la vraie victoire. Your true victory, nothing can abort it. Aber ein wahrhaftiger Sieg, das kann nichts entwurzeln. Mais rien peut avorter la vraie victoire. Amen. Amen. And that's why you know if a child of God is even pregnant. You are not pregnant of what they are pregnant of. You are pregnant of Christ. Amen. If even that anything happened to that pregnancy, you are still pregnant. Because nothing can happen to the Christ in you. Amen. I don't know if you are getting it. Und genauso wie wenn ein Kind Gottes schwanger ist, ist dieses Kind Gottes schwanger von, also Christus ist in diesem Kind Gottes drin. Und egal was diesem physischen Kind zustößt, es ist immer noch Christus. It's not about the body. It's about the inside. Da drin ist. Es geht um das Innere, nicht um den Körper. Et si par exemple une femme qui est en Christ et enceinte, elle est enceinte avec Jésus-Christ lui-même. Si même si par exemple elle perd cet enfant naturellement, elle est toujours enceinte parce que le Christ est toujours en elle. If anything, you know, if Christ is your job. If anything happened to your job, you are not about loose. You are not jobless. Because Christ is your job and not that outside job. I hope you are getting the difference. Wenn Christus dein Job ist, deine Arbeit ist und du auf einmal arbeitslos wirst, bist du nicht arbeitslos, weil Christus sozusagen dein Job ist und nicht diese Arbeit. Et si par exemple tu as un travail mais tu perds ce travail, tu n'es pas au chômage. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est là pour toi et qui est ton travail. Nothing can take Christ away from you. Nichts kann dir Christus wegnehmen. Amen. Et rien peut confisquer le Christ de toi. And that is why Christ is always Christ. Deswegen ist Christus auch immer Christus. C'est pourquoi le Christ est toujours le Christ. Christ bring out Christ. Christus bringt Christus raus. Et le Christ fait sortir le Christ. Are you getting it? Let us go further. Amen. Amen. Verse 29. And it came to pass when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. And Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribe of the sons of Judah, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar, as great as would contain 2 measures of seed. Verse 33. And he pulled the wood in order and cut the bullock in pieces and laid them on the wood and said, fill 4 barrels with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he said, do it the second time. And they did it second time. And he said, do it 3rd time. And they did it 3rd time. And the water ran. 35. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how sure this man was. Wir können sehen, wie sicher dieser Mann sich war. On peut voir comment, no fear. No panic. Er était sûr. He was unshakable. Er hatte keine Panik, keine Angst. Er war unerschütterlich. Il n'avait pas peur. Il n'était pas paniqué. Il était intouchable. Today we are to believe the finished work of Christ. Heute sollen wir an das fertige Werk unerschütterlich glauben. Et aujourd'hui, nous allons croire à l'accomplissement de Jésus-Christ. Are you getting it? Amen. And the water ran about the altar, and he filled the trench also with water. Verse 36. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things in your word. Hear me, O Lord. Hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Verse 38. Then the fire of the Lord. The Lord have his own fire. Der Herr hat sein eigenes Feuer. Dieu a son propre feu. The house of the Lord, the car of the Lord, the marriage of the Lord, everything, the children of the Lord. He have his own everything. Amen. Das Haus des Herrn, das Auto des Herrn, die Ehe des Herrn, die Kinder des Herrn, der Herr hat sein eigenes. Dieu a ses propres choses, sa propre maison, sa propre mariage, tout. The studies of the Lord. Das Lernen des Herrn. Même ses propres études. Das Studium des Herrn. The relationship of the Lord. Die Beziehung everything des Herrn. Of the Lord. Have his own everything. La relation de Dieu. Then the fire of the Lord fell. 38. And consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. He licked the water. Er das Wasser sozusagen ausgeschüttet. Sie hat absorbe l'eau. Praise the Lord. Hallelujah. And you can see what happened then in verse 39. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, he is the God. The Lord, he is the God. Verse 40. 40. And Elijah said unto them, take the prophet of Baal. Let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there. And Elijah said unto Ahab, get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. Praise the Lord. Amen. So then let's go to chapter 19. And see, this man that was once of heaven, but now, are you getting it, please? Dann lass uns kurz zu 1. Könige 19 gehen, wo wir dann halt sehen, wie dieser Elia, der hier noch Feuer und Flamme ist, wortwörtlich für Christus, auf den Himmel gerichtet schaut, auf einmal dann nicht mehr in den Himmel schaut, nicht mehr himmlisch gesinnt ist, sondern auf einmal irdisch gesinnt please, ist. Please, chapter 19 also, if you have time, please. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Maintenant, on va lire 1 roi 19 pour voir le même Elie qui a été ici converti dans le chapitre 18 totalement en Christ. Comment maintenant il a changé. Et puis on va lire aussi 1 roi 19 à la maison comme notre devoir. Praise the Lord. Hallelujah. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done. That's chapter 19 from verse 1, please. And with all how he has slain all the prophets with the sword. You know how these prophets, they were the Jezebel's prophets. Amen. All these prophets were the prophets of Jezebel. And all the other prophets, par ailleurs, c'était les prophets. Ils ont été les prophets de Jezebel. Amen. Verse 2. Then Jezebel sent a message unto Elijah, saying, so let God do to me. The God that could not even answer with fire. You can see. He said, you know, he's calling upon that God that failed woefully. And loser. Er ruft nach diesem Gott, nach diesen Göttern, die eigentlich versagt haben. Donc ici on peut voir que Jezebel appelle les dieux qui ont échoué. Et on n'est pas Dieu. Say, so let the gods do to me, and more also, if I make not the life, make the life as the life of one of them by tomorrow, about this time. Verse 3. And when he saw that, Elijah saw the note, he arose and went for his life. I came to Bathsheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But him himself went a day's journey into the wilderness. I came and sat under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take away my life. For I am not better than my father. Ooh, praise the Lord. Amen. You know, you better learn how to live in heaven and continue to live and continue to live there. Lerne im Himmel zu leben und dort auch weiterhin zu leben, nicht diesen Ort nur zu besuchen. C'est ça pour moi, c'est très important d'apprendre de continuer à vivre au royaume de Dieu et pas seulement de visiter. Imagine now running for just a note from a woman. Stellt euch vor, wie jetzt einfach nur wegen einem Brief von einer Frau jetzt auf der Flucht ist. Imagine toi qu'il était maintenant, il a fui parce qu'il a lu une note d'une femme. He forgot all that the Lord has done before. For er hat alles vergessen, was der Herr vorher getan hat. Il a oublié tout ce que Dieu a fait pour lui. Please remember who you are in the Lord. Erinnert euch daran, wer ihr seid im Herrn, ständig. Et rappelez-vous toujours qui vous êtes en Christ. Amen. Amen. You can see Elijah once chose to live in heaven. Elijah hat sich einst entschieden, im Himmel zu leben. Et Elie a choisi de vivre aux cieux. And later chose to live here on earth. Und dann entschieden, wieder hier auf Erden zu leben. Mais après, il a choisi de vivre ici sur terre. If you are here on earth, you will be full of worry. Wenn du hier auf Erden lebst, wirst du voll von Sorgen sein. Mais si tu vis ici sur terre, tu vas être rempli de soucis. Are you getting it? Mm-hmm. You know, things will be pursuing you, or you will be pursuing things. Dinge werden hinter dir her. Because you are here. Oder du bist hinter Dingen her, weil du halt auf dieser Welt lebst und es einfach der Fall ist, dass man halt in diesem Wettrennen, diesem Wettkampf dann sich immer wieder befindet. Et soit les choses vont te poursuivre, ou bien toi tu vas poursuivre des choses. Praise the Lord. Amen. You can see that Elijah was able to live in heaven just for some time. Elijah war in der Lage, für eine kurze Zeit im Himmel zu leben. On peut voir qu'Elie a été capable de vivre aussi seulement pour un temps. Amen. If he was able to live there for some time, how much more us now? We are to be able. What we have is greater than what they have. If we are to be able to live there forever. Wenn dort nur für ein paar Stunden sozusagen leben konnte, dann haben wir doch erst recht die Möglichkeit, für immer dort zu leben. Weil das, was wir jetzt haben durch Jesus Christus, ist ja größer als das, was sie hatten durch das alte Bündnis. Si, par exemple, Elie a été capable de vivre aussi seulement pour un temps, combien de plus nous, les enfants de Dieu qui ont maintenant le Saint-Esprit et le Christ en nous, doivent être capables à vivre aussi pour toujours, parce que l'alliance de Jésus-Christ est plus grande que l'ancienne alliance. We don't have any excuse to be in panic. Wir haben keine Ausrede mehr, in Panik zu leben. On n'a pas des excuses pour être paniqué. No excuse to live in fear. Keine Ausrede mehr, in Angst zu leben. Il n'y a pas des excuses pour vivre dans la peur. The Holy Spirit lives in you and you live inside him. So no excuse at all. Du lebst in ihm, deswegen gibt es keine Ausrede. To doubt Christ Jesus. Christus anzuzweifeln. Le Saint-Esprit vit en toi et toi tu vis au Saint-Esprit, alors il n'y a pas des excuses pour douter Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody getting it? Amen. You cannot eat your cake and have it. Du kannst. We are here on Sunday. Let me. It's now we are getting to just where we stop on Sunday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot eat your cake and have it. Du kannst sozusagen nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Je peux pas manger ton gâteau et puis toujours l'avoir. That is what man always. Was ist das, was der Mensch immer wieder will? C'est toujours ça, ce que l'homme veut. You cannot disobey Christ and have what he has for you. Du kannst nicht Christus missachten und dennoch das haben, was er für dich hat. Tu peux pas désobéir à Dieu mais toujours avoir ce qu'il a pour toi. Are you getting it? You cannot be in the kingdom of this world and be in the kingdom of heaven. Du kannst im Königreich dieser Welt at the same leben time. Und gleichzeitig im Königreich von des Himmels leben. Du kannst nicht, In beiden Welten leben gleichzeitig. Tu peux pas vivre au royaume des cieux mais aussi vivre au royaume de ce monde. Jesus said you cannot serve God and Mammon. Jesus sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. You are going to choose one. Jésus a dit tu peux pas servir Dieu et le Mammon, donc l'argent. He said a friendship with the world is enmity with God. Du musst dich für eine Seite entscheiden, weil Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet. Donc il a dit que l'amitié avec le monde ça veut dire que tu es un ennemi de Dieu. If the world praise you, if family praise you, prove the praise. Prove the motive. The motive why they are praising you. Wenn die Welt dich feiert, wenn Familie dich feiert, musst du dieses Feiern hinterfragen, dieses Lob hinterfragen. Si le monde ou bien ta famille, tes amis te louent, là tu dois te demander pourquoi est-ce qu'ils sont en train de te louer. Obeying Christ's voice is how everything works. Der Stimme von Christus gehorchen, so funktioniert alles. Tout fonctionne quand tu obéis à la voix de Dieu. And not obeying the voice of your flesh. Nicht indem wir der Stimme unseres Fleisches gehorchen. Et pas quand tu obéis à la voix de ta chair. In 1 Samuel 13, if you read it from 8 to 14, Samuel's voice was the voice of God. In 1 Samuel 13 lesen wir, dass Samuels Stimme die Stimme Gottes war. Dans 1 Samuel 13, on peut voir que let's go there, even the old Testament. Let us first of all go there. 1 Samuel, please. Dans 1 Samuel 13, on peut dire que la voix de Samuel était la voix de Dieu. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Praise the Lord. Hallelujah. Please. Let's read from, first of all, from 8 to 8 bis 14. And he tarried 7 days, that's Samuel, according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal. Samuel told Saul to be there for 7 days, that he will come. But Samuel did not come, and the people were scattered from him. Are you getting something here? Samuel hatte so versprochen, dass er kommen würde nach 7 Tagen, aber er ist nicht aufgetaucht. Und das Volk verließ Saul daraufhin und zerstreute sich. Ici dans ce chapitre, on peut voir que Samuel a promis qu'il va venir après 7 jours, mais dans verset 8, on a écrit, il attendit donc Saül 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. You know, the Lord can reveal a year and give you a year and say, by this time next year you will have it. You know, don't see the year, see him. Der Herr kann dir sagen, um diese Zeit nächstes Jahr hast du diese und diese Sache. Aber wir sollen nicht auf die Zeit schauen, sondern auf ihn schauen, ihn fokussieren. If not, you will do the same thing here. Sonst wirst du das Gleiche tun, was auch König Saul passiert ist. Donc, par exemple, si Dieu te révèle que dans un an tu vas voir une certaine chose, mais tu commences à attendre puis à voir le temps, là tu vas tomber comme Saül. C'est ça pourquoi tu ne vas pas voir le temps, mais tu vas voir seulement Jésus-Christ. You may even tell people that the Lord said next year, and next year is coming to the end, that nothing is working. If you fall into panic, you will listen to the voice of the flesh. The voice of the people will not control you. Allow the voice of the Lord to be the voice of the Lord. Listen to him and just be quiet. If anyone is going to laugh, let them laugh. Und vielleicht hast du Leuten schon gesagt, dass der Herr dir schon ein Datum gegeben hat, schon einen Zeitpunkt gegeben hat. Und dieser Zeitpunkt rückt immer näher. Und weil du dann auf diese Sache guckst und nicht auf Christus, lässt du dich von ihren Stimmen, von den Menschen, denen du das gesagt hast, beeinflussen, ne, und schaust nicht mehr auf Christus, sondern auf den Menschen. Aber wir müssen wirklich unsere Augen wegnehmen von dieser Zeit und uns fokussieren auf Christus, damit egal wie lange es dauert, egal wann es oder wie es passiert, wir uns von nichts ablenken lassen, Christus allein zu sehen. Et c'est ça pourquoi c'est très important que ta concentration soit vraiment vers Jésus-Christ, même si Dieu t'a révélé par exemple une date et puis tu vois que la date n'est pas encore arrivée ou bien quelque chose change, mais 2 ans se sont déjà passés. Ne te concentre pas aux moqueries des gens, mais vois seulement Jésus-Christ, parce que sinon tu vas tomber puis tu vas commencer à obéir à la voix de la chair. Take your eyes away from years. Nimm deine Augen weg von den Jahren, von der Zeit, von deinem Alter. Are you getting it? Enlève ta concentration de ton âge, des années ou bien de mois qui passent. Amen. Amen. You know, people will laugh at me. People will do this. People, is it about people, about or about Christ? Und oft denkt man, aber Leute werden. If they nicht... even laugh at you because of Christ, why is it not? Is that not joy? Is that not victory? You hide yourself from them because you will not want them to ask you questions. You know, you should show yourself up. Go there. And you know, when they ask you, they don't just, what's the, anyone that come to you, come to Christ. You know what Christ will release. He will release his kingdom, the kingdom of heaven, and not here. They may even be speaking here, you speak the kingdom of heaven. Are you getting it, please? Und du hast Angst vor dem, was die Leute sagen werden, dass sie sich über dich lustig machen werden, weil du immer noch da und da bist. That should immer noch be a shame, not you. Aber du solltest keine Angst haben. Du solltest diesen Leuten mutig in Christus gegenübertreten können und dich zeigen können und Christus offenbaren können, wenn sie dich fragen. Weil es das ist, was aus dir rauskommen wird. Es ist Christus und sie sollten sich eigentlich schämen. Nicht du, der Herr Christus hat, der die Wahrheit hat. Et c'est ça pourquoi tu ne dois jamais avoir honte de ta situation, mais que tu obéis à la voix de Jésus-Christ. Et puis tu dois aussi arrêter de te cacher des gens ou bien d'éviter de parler aux gens parce que tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. Mais même si les gens se moquent de toi, c'est actuellement la victoire pour toi parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Et puis laisse que, ou bien permet que les gens viennent vers toi pour te demander des questions parce que tu sais ce que Jésus-Christ voulait dire s'il était encore physiquement ici sur terre. Alors arrête d'avoir peur ou d'avoir honte. You know, remember, Samuel's voice is the voice of God. If Samuel said, I will come so and so and so time. It means God is saying, I will come so and so and so time. Are you getting it? God never late. He never come late. Allow his time to be your time. Amen. Die Stimme von Samuel war hier Gottes Stimme und er hat gesagt, ich werde zu dieser Zeit da sein und Gott verspätet sich nicht, ne? Und seine Zeit ist die beste Zeit. Et on doit se rappeler que dans l'Ancien Testament la voix de Samuel ça a été la voix de Dieu et ça signifie que si Dieu dit par exemple il va venir par exemple dans 7 jours. Là, ne sois pas menacé par la situation que tu vois parce que Jésus-Christ, Dieu a dit qu'il va venir dans 7 jours et puis il n'est jamais en retard même si tu vois que les 7 jours sont déjà dépassés. You know, in verse 9, what Samuel supposed to do? It means what God supposed to do. King Saul did it by himself. Und in Vers 9, look at it there. In Vers 9 lesen wir, dass das, was ja eigentlich Samuel tun sollte, das heißt das, was Gott ja eigentlich tun sollte, hat dann Saul gemacht, weil er auf die Menschen geschaut hat und sich von Menschen hat beeinflussen lassen und nicht geduldig auf den Herrn gewartet hat. Et dans verset 9, on peut voir que Saül a maintenant pris la position mais l'œuvre de Dieu. Parce que ça, c'est que Saül a fait normalement, c'est Dieu qui devait le faire. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 10, and it came to pass that as soon as he had made an end of offering, a burnt offering, behold, Samuel came. And Saul went out to meet him, that he might salute him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And Samuel said, what hast thou done? Are you getting something here? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me, and that thou comest not. He's blaming him. He's blaming God. Versucht Gott jetzt schuldig zu machen, Samuel jetzt schuldig zu machen. Das heißt, er versucht jetzt Gott schuldig zu machen für sein Ungehorsam. Dans verset 11, on peut voir que Saül maintenant donne la faute à Samuel, donc il donne indirectement la faute à Dieu à cause de sa propre désobéissance. No matter how the time is going, wait upon the Lord. Egal wie viel Zeit vergeht, warte auf den Herrn. Look at the time, look at him. Schau nicht auf die Zeit, schau auf ihn allein. N'importe comment le temps passe, ne vois pas le temps, mais vois seulement Dieu. You cannot look at the time and look at the Lord at this together. Du kannst nicht ein Auge auf den Herrn gucken und mit dem anderen Auge auf die Zeit. Das funktioniert nicht so. Tu ne peux pas être concentré à Dieu, mais aussi au temps en même moment. Amen. He said, and verse 11 again. And Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered. He was seeing people and not the Lord. Er hat Menschen gesehen, aber nicht den Herrn. Donc ici on peut voir qu'il a vu l'homme et pas Dieu. What you see, allow what you see to be Christ Jesus. Das, was du siehst, take das your eyes away das, was from du siehst, all Christus those things. Nimm deine Augen Please. Weg von diesen ganzen Sachen. Et permet que tu vois seulement Dieu, que tu vois seulement Jésus-Christ et enlève ta concentration de toutes les choses mondaines. I saw that the people were scattered from me. I saw people laughing at me. Ich habe gesehen, dass Leute mich ausgelacht haben, dass Leute über mich geredet haben. Amen. Et Saül dit que j'ai vu que les gens se sont moqués de moi. And thou comest not within the days appointed, and that the Philistines gather themselves together at Mishmash. Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself therefore and offered a burnt offering. Praise the Lord. Hallelujah. Never disobey his voice. Obeying the voice of Christ is how everything works. Missachte die Stimme des Herrn niemals. Nehmen wir der Stimme des Herrn gehorchen, so funktioniert alles. Et ne t'obéis pas à la voix de Dieu, parce que si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, si tu obéis à la voix de Dieu, c'est comme ça que tout fonctionne. And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded thee. For now would the Lord have established the kingdom upon, have established your kingdom upon Israel forever. Mm-hmm. And now the kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart. Praise the Lord. Hallelujah. The commandment of the Lord is the voice of the Lord. Das Gebot des Herrn ist die Stimme des Herrn. Le commandement de Dieu est la voix de Dieu. Amen. Amen. So also in 1 Samuel 15, if you also go there. Auch bei 1 Samuel 15. The same thing, this man, King Saul, did the same thing. Hat Saul das Gleiche getan. Er hat wieder nicht gehorcht. Et dans 1 Samuel 15, Saul a fait la même chose, il a jamais obéi à Dieu. Hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. He refused to obey the voice of the Lord. Er hat sich geweigert, der Stimme des Herrn zu gehorchen. Il a refusé à obéir à la voix de Dieu. Amen. Amen. And in John 15, because of time, verse 3, says. Johannes 15, Vers 3. Jean 15, verset 3 nous dit. The Lord says, it is by obeying my voice. That is how he cleans us. Der Herr sagt, indem wir seine Stimme gehorchen. By obeying his voice, that is how we are clean. So, go to Mark, John 15, verse 3. Johannes 15, Vers 3. Verset, Jean 15, verset 3 nous dit que nous sommes purs en obéissant la voix de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Indem wir ihm gehorchen, so wird unsere Seele rein. John 15, Vers 3. Johannes 15, Vers 3. Jean 15, verset 3. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. The word that I have spoken unto you. Das Wort, was ich zu euch gesprochen habe. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. How we are clean is by obeying his voice. Amen. Wir sind rein, indem wir seiner Stimme gehorchen. Nous sommes purs en obéissant sa voix. The old was about obeying the voice of Moses. Im Alten ging es darum, der Stimme von Mose zu gehorchen. En ancien, il s'agissait d'obéir la voix, ou bien le, oui, la voix de Moïse. Today is obeying the voice of Christ. Heute gehorchen wir der Stimme von Jesus Christus. Mais aujourd'hui, on obéit à la voix de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Let us go to Mark 7, please. Mark 7. Mark 7. Let me see what we have there. Amen. Amen. Mark 7. Mark 7. Mark 7. Praise the Lord. He said, verse 10, look at verse 10. Merci. He said, for Moses said, honor your father and your mother. Are you getting it? The old was about obeying. Are you getting it? Obeying Moses. Now it's about obeying Christ. Im alten Bündnis ging es darum, Moses zu gehorchen, aber jetzt geht es darum, Christus zu gehorchen. Verset 10 nous dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Ça montre que dans l'ancien, c'était Moïse qui disait que c'est important d'obéir à tes parents. Amen. For Moses said, honor your father and your mother. And whosoever curses father or mother, let him die the death. But the new is obey Christ's voice. And no longer Moses' voice. Die Stimme von Christus und nicht mehr die Stimme von Mose. Mais dans la nouvelle, dans l'ancienne nouvelle, il s'agit d'obéir la voix de Christ et pas de Moïse. It is so sad that churches today is still about the old. Aber es ist traurig, dass in vielen Gemeinden immer noch um das alte Bündnis geht. Mais c'est triste de voir que dans beaucoup des églises, il s'agit toujours de l'Ancien Testament. Remember, Jesus said, he said, you cannot add old wine and even new wine together. You cannot even mix them. Jesus sagt, du kannst nicht alten Wein und neuen Wein vermischen. Du kannst nicht das alte Bündnis und das neue Bündnis durch Jesus Christus mischen. Et même Jésus a dit, tu ne peux pas mélanger l'ancien vin avec le nouveau vin. Donc, tu ne peux pas mélanger la nouvelle alliance avec l'ancien. Let me give you one example. Go to Mark 10. Marcus 10. Is very popular. We have been here several times. Mark 10. Amen. Mm-hmm. Mark 10. Look at verse 19. Markus 10, Vers 19. Here, Jesus he quoted Moses' commandment to this man, to the rich young man. Amen. Hier hat Jesus das 19. Gebot von Mose diesem jungen Mann zitiert. Ici, Jésus-Christ a cité les commandements de Moïse à l'homme riche. Verse 19. Jennifer, can you help us to read it? 19. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Do you see that? He said, thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. Then, what did this man, the answer this man gave to Jesus, verse 20. And he answered and said unto him, Master, all these have I obeyed, observed from my youth. And upon all, Jesus said, you still lack. Und dennoch sagt Jesus, dir fehlt, dir mangelt es an einer Sache. Jésus-Christ, il parle des 10 commandements. Et l'homme riche dit qu'il a déjà tout fait, mais dans verset 21, il dit qu'il y a toujours une chose qui te manque. Verse 20, he said he obeyed all the laws of Moses. In Vers 20 sagt dieser reiche Jüngling, ich habe die Gebote, alle Gebote von Mose gehalten. Et dans verset 20, l'homme riche dit qu'il a, il a observé toute la loi de Moïse. Verse 21. Amen. Then Jesus, beholding him, loving, and said unto him, what ye thou lackest? Upon all you obeyed everything of Moses, but you still lack. Is somebody getting how to live in heaven? From the true Christ. Aber dennoch fehlt es dir an etwas. Wir leben nur durch Jesus Christus, nicht durch Mose. Et même si tu es capable à observer bien à obéir à la loi de Moïse, ça ne signifie pas que ça suffit, parce que Jésus-Christ a dit qu'il y a toujours une chose qui te manque. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 21, Jesus said, you lack me. In 21 sagt Jesus, ich fehle dir, du brauchst mich. Dans verset 21, Jésus-Christ dit que tu me manques, tu as besoin de moi. Amen. Once you obey Christ, you obey Moses. You cannot obey Moses and obey Christ. Mm-hmm. Wenn du Christus gehorchst, hast du damit schon das Gesetz erfüllt. Hast du damit Mose schon gehorcht. Aber du kannst nicht versuchen, Mose zu gehorchen, die Gesetze von Mose zu erfüllen und gleichzeitig dann dadurch Christus gehorcht zu haben. Donc, quand tu obéis à Jésus-Christ, c'est directement là où tu obéis aussi à la loi de Moïse, mais ce n'est pas possible d'obéir à Moïse sans obéir à Jésus-Christ. To obey Christ, it takes the Holy Spirit. Denn Christus zu gehorchen, braucht den Heiligen Geist. Amen. It takes the power of the Holy Spirit to obey Christ. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um Christus zu gehorchen. Donc tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour obéir Jésus-Christ. It does not take any power of the Holy Spirit to obey Moses. You see that man? He said, I obey Moses from my youth. Is somebody getting something Mose zu gehorchen. Wir sehen das hier bei dem reichen Jüngling. Er sagt, von Jugend auf bin ich schon gehorsam gewesen. Mais tu n'as pas besoin de la puissance du Saint-Esprit pour obéir à la voix de Moïse. Are you getting it? Parce que l'homme riche a dit que depuis sa jeunesse, il a été capable à obéir à Moïse. It takes Christ to obey Christ, but it takes you to obey Moses. Es braucht Christus, um Christus zu gehorchen, aber es braucht dich, um Mose zu gehorchen. Tu as besoin du Christ. Look at verse 27. Tu as besoin du Christ pour obéir au Christ, mais tu as besoin de toi-même pour obéir à Moïse. Maintenant, verset 27. Amen. Amen. And Jesus, looking upon them, said, with men it is impossible, but with God, with me, for with me all things are possible. It is only with me you can obey me. Sagt Jesus, nur mit mir kannst du mir gehorchen. Verset 27. Jésus-Christ dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu, et Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Churches today are after Moses. Kindergottes sind hinter Mose her. Gemeinden, and not after Christ. Gemeinden sind hinter Mose her, hinter den Geboten von Mose, aber nicht hinter Christus. Et les églises sont toujours derrière à Moïse et ses lois, mais ils ne sont jamais derrière Jésus-Christ. Amen. Amen. Let's go to 1 John 3 and see Christ's commandment. Very short. 1 Jean. Very, very short. 1 John 3. 1 Johannes 3. 1 Jean 3, le commandement du Christ. C'est vraiment court. Praise the Lord. Oh, yeah. Very short. Is believing Christ. Ist sein. Das so. Es geht einfach nur darum, Christus zu glauben. Le commandement du Christ est de croire Jésus-Christ. Praise the Lord. Halleluja. John, 1 John 3. 1 Johannes 3. 1 Jean 3. From verse 22 to the end. 22 bis zum Ende. Verset 22 jusqu'à la fin. He said, and whatsoever you ask, we receive of him because we keep his commandments. Talking about Jesus. Es geht um Jesus. Ici, il parle de Jésus-Christ. And do the things that are pleasing in his sight. Verse 23. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son Jesus Christ and love one another as he hath gave us commandment. And he that keepeth his commandment dwelleth in him. And he in him. God, how to live in him and he live in you. Are you getting it? Wir in ihm leben und er in uns. Il vit en nous et puis nous on vit en lui. Amen. And hereby we know that he abideth in us by the Spirit which he hath given us. Amen. Praise the Lord. Amen. To trust Christ. Christus zu vertrauen. Faire confiance au Christ. To trust the truth. Der Wahrheit zu vertrauen. Et faire confiance à la vérité. Amen. Amen. This is a pity that the so-called God children trust man. Leider vertrauen die sogenannten Kinder Gottes auf Menschen. Et c'est triste que les soi-disant enfants de Dieu font confiance. They trust their boss more than they trust Christ. Und sie vertrauen ihrem Chef mehr als sie Jesus Christus vertrauen. Et ils font confiance au chef. À leur supérieur, au lieu de faire confiance au Christ. They trust the word of the doctor more than they trust Christ. Sie vertrauen dem Wort vom Arzt mehr als dem Wort von Christus. Ils font confiance au rapport du docteur au lieu de faire confiance à la parole. Amen. They trust their report, the result they get from their school work. That's why they work hard, they read hard to get the good result. They trust it more than they trust Christ. Sie vertrauen auch auf is somebody getting it? Auf ihre, the weight of the heaven, you know, our weight is staying too long with them. Because we are not trusting on the Lord. Und sie vertrauen auch auf ihre Ergebnisse, deswegen sind ihnen ihre Ergebnisse so wichtig, dass sie gut sind, dass sie erfolgreich sind. Und deswegen aber wir dann halt darauf vertrauen, nicht auf Christus, ist der Reichtum, der Herr eigentlich für uns hat, in den Händen der Sünder. Et beaucoup les enfants de Dieu, ils font confiance au rapport. Mark 11, 22. Look at it. Look at what Mark 11, 22 said. Beaucoup les enfants de Dieu font confiance au rapport du docteur et au rapport de ce monde. Et c'est ça pourquoi la richesse et la bénédiction des enfants de Dieu restent toujours aux mains des païens. Marcus 11. Marc 11, verset 22. Can all of us read it together? Können wir das zusammenlesen? Markus 11, Vers 22. Want to go. An Jesus, an Glauben an Gott. Have faith in God. Habt Glauben an Gott, vertraut ihm. Have faith in heaven. Habt Glauben an den Himmel. Amen. Vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. In heaven, you must have faith in God. Im Himmel musst du. That's how everything works. You believe in, no matter what is outside. Gott glauben. Du glaubst ihm, egal was um dich herum ist. Et tu dois croire en Dieu, n'importe quelle situation tu vois avec tes yeux. You must trust him and not trust on things. Trust your job. Trust your study. Und nicht Dingen vertrauen, deinem Studium oder anderem. C'est ça pourquoi arrête d'avoir ta confiance sur des choses mondaines sur tes études. Amen. Amen. Now we want to start, please. You don't trust in your job, though your job is Christ. Du vertraust nicht auf deine Arbeit, auch wenn deine Arbeit Christus ist. Tu ne fais pas confiance à ton travail, bien que ton travail est le Christ. So also is your studies. Genauso wie dein Studium. La même chose avec tes études. And every other thing. Und alles andere. Et avec toute autre chose. Once you come to Christ, you learn to submit everything to him, and everything now become him. You don't have it. You're even your dress is Christ. Lernst du alles Christus zu übergeben und du hast nichts für was nicht Christus ist, selbst deine Kleidung ist Christus. Et quand maintenant tu viens vers Jésus-Christ, tu apprends de tout soumettre à Jésus-Christ, même tes habits sont lui-même.